Gustav Siegfried I. wurde überall in Europa gehört, auch in der Schweiz. Dort fertigte die Gruppe Ohr des Abhördienstes der Schweizerischen Armee am 27. Juni 1943 einen ausführlichen Bericht an, in dem auch über Standort und Hintermänner des Senders spekuliert wurde. Aufgefallen war dem Schweizer Abhörer die betont nationalistische, aber antinationalsozialistische Tendenz des Senders. Dabei richten sie seine Angriffe weniger gegen Hitler selbst. Er sagt zum Beispiel einmal, ich will nichts gegen Hitler sagen, er hat Deutschland wieder aufgebaut, als gegen die Führung des Kriegs durch Hitler. Ferner werden angegriffen das Führerhauptquartier, die von Hitler bevorzugten Generäle der neuen Richtung, eine Zeit lang vor allem Rommel, dann Göring, Himmler, Goebbels und Ribbentrop. Einen erbarmungslosen Kampf führt er gegen die hohen Parteibonzen und deren Frauen, deren Privatleben an den Pranger gestellt wird. Erstaunlich ist, dem schweizerischen Bericht zu entnehmen, wie wenig auch noch 2 Jahre nach Sendebeginn über Gustav Siegfried I. bekannt war. So vermutet der eidgenössische Abhörer eine nahe Verbindung zu hohen deutschen Kreisen, vielleicht aus der altpreußischen antinationalsozialistischen Generalität. Von der Wortwahl des Chefs war er allerdings entsetzt. Was den Ton betrifft, so lassen sich 2 Komponenten unterscheiden. Die Kraftausdrücke und das Schwelgen in vulgären und schweinischen Ausdrücken. Zu den Kraftausdrücken ist zu sagen, dass sie für den Ton in gewissen, sogar höchsten Offizierskreisen des wilhelminischen Deutschlands charakteristisch waren. Sie halten sich durchaus im Rahmen dessen, was man zum Beispiel über den Ton Wilhelm II. Im engeren Kreise seiner Offiziere erzählte. Die größte Besonderheit dieses Senders, durch die er sich ganz eindeutig von allen anderen bekannten Sendern unterscheidet, ist das oben erwähnte Schwelgen in Zoten. Eine kleine Auswahl listete der Schweizer Soldat im Anhang auf. Für Delmer waren die zotigen und pornografischen Ausdrücke ein wichtiger Grund, warum sein Sender gehört wurde. In seiner Autobiografie verteidigt er sein Konzept. Wir haben die pornografischen Berichte nicht deshalb in die Sendungen aufgenommen, weil wir glaubten, unsere Hörer in Deutschland negativ damit beeinflussen zu können. Wir haben es nur getan, um die Sendungen für unsere Hörer interessanter zu machen. Ebenso wie einige bekannte Zeitschriften schlüpfrige Geschichten und Fotos von leicht bekleideten Modellen bringen, um ihre Auflage zu erhöhen. Und wir achteten streng darauf, dass nicht der Anschein erweckt wurde, der Chef finde selbst Gefallen an den schmutzigen Details der sexuellen Ausschweifungen der Elite Hitlers, von denen er berichtete. Er hat niemals hämisch darüber gelacht, sondern mit der Empörung und mit dem Abscheu eines Evangelisten der Heilsarmee davon gesprochen. Er fühlte sich der strengen Moral altpreußischer Tradition verpflichtet und verurteilte scharf die Lasterhaftigkeit und Korruption der Parteifunktionäre, die er hier an den Pranger stellte. Er hatte sich niemals anmerken lassen, dass er diese Skandalgeschichten erzählte, um seine Hörer neugierig auf die nächste Sendung zu machen, die sogar in den meisten Fällen nichts Pornografisches enthielt. Als Quellen benutzte Delmer vor allem die sexualwissenschaftlichen Werke von Magnus Hirschfeld, dessen Berliner Institut im Mai 1933 von den Nationalsozialisten zerstört worden war. Das Konzept war ebenso einfach wie erfolgreich. Geschickt ließ Delmer von seinem Chef Gerüchte ausstreuen und Misstrauen säen. Mit seiner deftigen Sprache wurde Gustav Siegfried I. zum bekanntesten Schwarzsender des Zweiten Weltkriegs und zum bevorzugten Ziel der deutschen Störbatterien. Wie der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter berichtet, gab 1944 mehr als die Hälfte der befragten deutschen Kriegsgefangenen in Großbritannien an, den Sender selbst gehört oder über ihn gehört zu haben. Von den deutschen Dienststellen wurde Gustav Siegfried I. regelmäßig abgehört. Schon 2 Monate nach Sendebeginn, Ende Juli 1941, widmete ihm die SS in ihren geheimen Lageberichten einen ausführlichen Artikel. Gehört wurde der Sender, so die SS-Spitzel, unter anderem in Chemnitz, Frankfurt am Main, Bayreuth, Dresden, Posen, Dessau und Hamburg.